OZ versus Backsticks and Edticks. So let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me ain't they nothing but man, but man. Let's do it like they love Discovery Channel. You and me. Thank you. Thank you. Wie lange sind Sie jetzt schon wach? 2 Tage. Michael, wie lange sind Sie jetzt schon wach? 2 Tage. Michael, wie lange sind Sie jetzt schon wach? 2 Tage. 2 Tage. 2 Tage. 2 Tage. Zwei Tage. Geiler Möwenlecker bin. schon vorbei, du Spasti. Hau ab! To all the ravers in the nation. This one is dedicated to all the ravers in the nation. Zum Tode verurteilt. Haben Sie noch etwas vor Ihrer Hinrichtung zu sagen? Ja. Ich will hier die Mütze voll scheißen. Dann will ich, dass ich mir Rest auf mein Gesicht setzt, weil ich so ein geiler Möwenlecker bin. Massenbedröhnung durch Bässe und Hochfrequenzen, die erstaunlicherweise nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Gesteigert noch durch hübsche, bunte Pillen. We'll be right back. unterwegs, hast du die Zeit. Du hast auf, du selbst bist. Du lässt mich zu, dass du mit dem Finger auf dich zeigst und dir sagst, dass du nichts taugst. Wenn es hart auf hart kommt, sind die Schritte für andere. Ich hab's nicht. befunden, dass man einem Richter dieses Staates zu Tode verurteilt. Haben Sie noch etwas vor Ihrer Hinrichtung zu sagen? Wir werden die Mütze voll scheißen. Dann will ich, dass ich die Rest auf mein Gesicht setze, weil ich so ein kleiner Mörselecker bin. Was ist es ist stärker und billiger als Kokain. Gehalt. Es ist stärker und billiger als Kokain. Diese Droge macht vor nichts Halt. Es ist stärker und billiger als Kokain.